Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der heilige Antonius. Die Wallfahrt. Es schickt sich, dass ein frommer Mann die Sache überlegt. Er schafft sich einen Esel an, der ihm den Ranzen trägt. So zogen sie hinaus zum Tor und Fürder allgemach, der Heilige, der ging hervor, der Esel hinten nach. Antonius als guter Christ schaut's an mit Seelenruh. »He, Alter, wenn du fertig bist, wohlan, so trage du.« Er setzt sich auf und reitet sacht bis nach Jerusalem. Wo Salomonis Tempel stand, liegt mancher dicke Stein. Den allerdicksten, den er fand, packt Sankt Antonius ein. Das hilft ihm aber alles nit, wir kümmern uns nicht drum. Der Bär, obschon ganz krumm und matt, setzt sich in kurzen Trab bis hin nach Padua, der Stadt. Da stieg Antonius ab. »Mein Freund, du kannst nun gehen, und wie es einem gehen kann, das hast du nun gesehen. Mein Leben lang bekümmere ich mich um keinen Esel mehr.« Ende von »Der heilige Antonius – Die Wallfahrt«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.